Alles herrlich. Alles auserlesen. Wie nur ihr es geben könnt. Wo wird der Silberstoff mit goldenen Ranken gemacht? Was kostet er? Oh, das nenne ich noch ein Brautkleid. Keine Königin verlangt es besser. Bist du denn Braut? Ich? Oh, lieber Gott. Von wessen Brautkleid sprichst du denn? Das ist ja alles dein und keine anderen. Ist mein? Ist für Rächer nicht? Was ich für Rächer mitgebracht, das liegt in einem anderen Ballen. Macht, trag deine 7 Sachen fort. Versuche. Nein, nein. Wären es die Kostbarkeiten auch der ganzen Welt, nichts rühre ich an, wenn ihr mir vorher nicht schwört, von dieser einzigen Gelegenheit, dergleichen euch der Himmel nicht zweimal schicken wird, Gebrauch zu machen. Der Gebrauch von was? Gelegenheit wozu? Stellt euch nicht so fremd. Mit kurzen Worten. Der Tempelherr liebt Rächer. Gebt sie ihm. So hat doch einmal eure Sünde, die ich nicht länger verschweigen kann, ein Ende. So kommt das Mädchen wieder unter Christen, wird wieder, was sie ist, ist wieder, was sie war. Und ihr habt mit all dem Guten, das wir euch nicht genug verdanken können, nicht Feuerkohlen bloß auf euer Haupt gesammelt. Ach, die alte Leier wieder, mit 9 Seiten nur bezogen, die fürchtlich weder stimmt noch hält. Wieso? Mir wäre der Tempelherr schon recht. Ihm könnte ich rächer mehr als einem anderen in der Welt. Allein habe nur Geduld. Geduld? Geduld ist eure alte Leier nun wohl nicht? Nur wenige Tage noch Geduld. Ich bliebe Rächers Vater, doch gar zu gern. Zwar kann ich's denn nicht bleiben, auch wenn ich aufhöre, es zu heißen. Ihr selbst werd ich's doch immer auch noch heißen, wenn sie erkennt, wie gern ich's wäre. Was ist zu euren Diensten, frommer Bruder? Nicht eben viel. Ich freue mich, Herr Nathan, euch auch noch wohl zu sehen. Oh, so kennt ihr mich. Nu, wer kennt euch nicht? Ihr habt so manchem ja euren Namen in die Hand gedrückt. Er steht in meiner auch seit vielen Jahren. Kommt, Bruder, kommt. Ich frisch ihn auf. Hab Dank. Ich würde es ärmern stehlen, nehme nichts. Wenn ihr mir nur erlauben wollt, ein wenig euch meinen Namen aufzufrischen, denn ich kann mich rühmen, auch in eure Hand etwas gelegt zu haben, was nicht zu verachten war. Oh, verzeih. Ich schäme mich. Sag was. Und nimmt zur Buße 7-fach den Wert desselben von mir an. Hört doch vor allen Dingen, wie ich selber nur erst heute an dies mein euch vertrautes Pfand erinnert worden. Mir vertrautes Pfand? Dem Patriarchen hat jemand heut ins Ohr gesetzt, es lebe hier herum ein Jude, der ein Christenkind als seine Tochter sich erzöge. Wie? Indem er nun aufträgt, diesem Juden stracks womöglich auf die Spur zu kommen und gewaltig sich ob eines solchen Frevels erzürnt, der ihm die wahre Sünde wieder den Heiligen Geist bedünkt. Nur, dass wir Gott sei Dank so recht nicht wissen, worin sie eigentlich besteht. Da wacht mit einmal mein Gewissen auf und mir fällt bei, ich könnte selber wohl vor Zeiten zu dieser unverzeihlich großen Sünde Gelegenheit

Herr, mit Gott doch wohl gerechtet. Gezankt, getobt. Mich und die Welt verwünscht. Der Christenheit den unversöhnlichsten Hass zugeschworen. Ich glaub's euch wohl. Nun kam die Vernunft allmählich wieder. Und sie sprach mit sanfter Stimme, und doch ist Gott. Doch war aus Gottes Ratschluss das. Ich stand und rief zu Gott, ich will. Willst du nur, dass ich will? Indem stiegt ihr vom Pferde und überreichtet mir das Kind, in euren Mantel eingehüllt. Was ihr mir damals sagtet, was ich euch, habe ich vergessen, so viel weiß ich nur. Ich nahm das Kind, trug es auf mein Lager, küsst es, warf mich auf die Knie und schluchzte. Gott, auf sieben doch nur schon eines wieder. Nathan, Nathan, bei Gott, ihr seid ein Christ. Ein besserer Christ war nie. Ha! Ha! Wohl uns! Denn was mich euch zum Christen macht, das macht euch mir zum Juden. Aber lasst uns länger nicht einander jetzt erweichen. Hier braucht's Tat. Ob der Gedanke mich schon tötet, dass ich meine sieben Söhne in ihr aufs Neue verlieren soll, wenn sie von meinen Händen die Vorsicht wieder fordert. Ich gehorche. Eben das bedachte ich mich, so viel euch anzuraten. Nun muss der erste Beste mir sie nicht entreißen wollen. Wer auf sie nicht größere Rechte hat als ich, muss frühere zumindest haben, die ihm Natur und Blut erteilen. So mein ich es auch. Ja, drum nennt mir nun geschwind den Namen, den Mann, der ihr als Bruder oder Ohm, als Vetter oder sonst als Sippverwandt, ihm will ich sie nicht vorenthalten. Das, guter Nathan, war nur schwerlich, denn ihr habt ja schon gehört, dass ich nur gar zu kurze Zeit bei ihm ja, gewesen bin. Ja, wisst ihr denn nicht wenigstens, was für Geschlecht sie Mutter war? War sie nicht eine Staufin? Wohl möglich. Ja, mich dünkt. Und hieß nicht ihr Bruder Konrad von Staufen und war Tempelherr? Wenn mich's nicht trügt. Doch halt, da fällt mir ein, dass ich vom seligen Herrn ein Büchelchen. Ich zog's ihm aus dem Busen, als wir ihn bei Askalon verscharrten. Und in diesem Büchelchen stehen vorn und hinten, wie ich mir sagen lassen, mit des Herrn selb eigener Hand die Angehörigen von ihm und ihr. Ja, lauf, holt mir das Büchlein, geschwind! Ich bin bereit, mit Gold es aufzuwiegen und tausend Dank dazu. Nun fall es aus, wie es will. Wer aber mag's denn wohl gewesen sein? Der bei dem Patriarchen so etwas angebracht? Das muss ich doch zu fragen nicht vergessen.